Wie kann wenn man frei am Fach wie? Zwei Kinder verschwinden, Josh und Josephine. Superkräfte, Schatten des Kalten Krieges. Alte verfürchtet, was der nicht kontrollieren kann. Berliner Nächte, Flugcoach, Schneeglöckchen. Akten voll Geheimnisse, die niemals abbrechen. Josh und Josi, Alpha Centauri Blut. Lebensspendend, doch verfolgt von Wut. Die Twins und sich war doch nicht vergessen. Gefangen im Netz, von Macht besessen. Als Hilfers Angst, ein Schatten im Licht. Er wollte ihr Leben, doch Liebe zerbricht. TV-Kameras, Protokolle aus den Akten. Psychologen sprechen, doch die Wunden bleiben. Familientrauma, jahrzehntelang. Ein kalter Krieg, der uns alle zwang. Er fürchtete ihre Kraft, weil sie stärker war als sein Hass. Ein Anti-Held im eigenen Spiegel, Luigi ein Helfer, Schatten ohne Zähnes. Ricky Twins, unsichtbar, doch nicht vergessen. Gefangen im Netz, von Macht besessen. Ein Helfers Angst, ein Schatten im Licht, er wollte ihr Leben. Alpha Centauri, ein Erbe des Lebens.